Am 30. Januar 1945, dem 12. Jahrestag der sogenannten Machtergreifung, versenkte vor der pommerschen Ostseeküste ein sowjetisches U-Boot das deutsche Passagierschiff Wilhelm Gustloff, das über 6.000 aus Ostpreußen evakuierte Soldaten und Zivilisten an Bord hatte. Mehr als 5.000 Menschen kamen ums Leben. Der Untergang der Gustloff hat sich ins Nachkriegsbewusstsein eingeprägt. Man erinnert sich auch an die große Zeit des ehemaligen Kreuzfahrtschiffes, das bis Kriegsbeginn der nationalsozialistischen Kraft-durch-Freude-Bewegung als Repräsentationsschiff diente. Wenig bekannt ist jedoch über den Namensgeber Wilhelm Gustloff. Der war Landesgruppenleiter der NSDAP in der Schweiz, bis er 1936 von dem jüdischen Studenten David Frankfurter erschossen wurde. In dem nun folgenden Feature aus dem Jahre 1996 rekonstruiert Peter O. Kotjewitz das Attentat auf Wilhelm Gustloff und die Auseinandersetzungen, die die Tat in den jüdischen Organisationen und in der Schweiz auslöste. Das in einigen Programmzeitschriften angekündigte Feature über Frontbordelle konnte nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Wir werden es zu einem späteren Zeitpunkt ausstrahlen. Hören Sie also nun Mord als Katharsis, der Gustloff-Attentäter David Frankfurter. Der erste, der die Heilung des jüdischen Medizinstudenten David Frankfurter bemerkte, gehörte zur Gruppe der Seelsorger, die den Verurteilten reihum besuchten. Im November 1939 berichtete der Luzerner Rabbiner Brom: David Frankfurter ist nach seinem eigenen Bericht körperlich wieder vollkommen hergestellt. Er machte auch seelisch einen besseren Eindruck als bei den Besuchen, die ich im Februar und August 1938 abgestattet habe. Ein Foto vom Juni 1945 zeigt Frankfurter mit zwei Vertretern des jüdischen Gemeindebundes, Veit Wieler und George Brunschwig, nach seiner plötzlichen Begnadigung. Er trägt Anzug mit Weste und Krawatte, an der rechten ein Köfferchen, in der linken einen steifen Hut und wirkt unternehmungslustig. Er verließ die Schweiz sofort und zog zu seinem Bruder nach Paris. 1946 übersiedelte er nach Palästina, gründete eine Familie und arbeitete zuletzt in einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt. Auch als er 1969 und 1975 die Schweiz besuchte, war er in guter geistiger und körperlicher Verfassung. Er starb 1982, 73-jährig, in Israel. Dort haben sie eine Straße nach ihm benannt. In seiner 1950 veröffentlichten autobiografischen Skizze »Ich tötete einen Nazi-Gauleiter« beschreibt Frankfurter die Augenblicke nach der Tat, als er Selbstmord begehen wollte. »Wofür hast du gelebt?« fragte eine leise, aber eindringliche Stimme in mir. Und meine Antwort waren die Schüsse, die ich soeben im Haus Kurpark Nummer 3 abgefeuert hatte. Ich hatte nicht unnütz gelebt. Ich mochte in vielen Dingen gefehlt haben, aber nicht alles war vergeblich gewesen. Über die politischen Motive für die fünf Schüsse, die aus dem bis dato unbedeutenden Landesgruppenleiter Schweiz der Nationalsozialistischen Auslandsorganisation eine Figur der Zeitgeschichte machten, äußerte er sich 1974 in einem Interview. Herr Frankfurter, Wilhelm Gustloff war persönlich nicht mehr Ihr Feind als irgendein anderer Nazi. Ich hoffte, dass meine Tat die Juden ändern würde. Aber was wollten Sie damit erreichen? Ich hatte vor allem drei Ziele. Die verletzte Ehre der Juden zu retten, der Welt ein Zeichen zu setzen und drittens die Schweizer Demokratie zu retten. Das müssen Sie erklären. Davos hatte sich unter Gustloff in einen Hort des Nazismus verwandelt. Auf der Kurpromenade flogen Arme hoch zum Hitlergruß. Nazi-Embleme verunzierten diesen wunderbaren Kurort. Was würden Sie einem Neger raten, der in der Schweiz einen südafrikanischen Repräsentanten ermorden will? Das muss jeder mit seinem Gewissen ausfechten. Ein Mord ist etwas Grauenvolles. Auch ein politischer Mord. Ich will da nichts beschönigen. Aber seit ich in Israel lebe, fühle ich mich frei von allen Komplexen, die ich nach der Tat natürlich hatte. In Israel haben die Juden begriffen, dass man sich wehren muss. Die europäischen Juden scheinen das bis heute nicht gelernt zu haben. Neben diesen klaren politischen Aussagen zeigt sich ein Bündel weniger leicht zu deutender persönlicher Umstände, die zur Tat drängen mochten. Der Berner Prediger Messinger, in dessen Haus David verkehrte, berichtete wenige Tage nach dem Mord an das zentrale jüdische Informationsbüro Amsterdam. Denn schließlich ist der Vater ein Oberrabbiner. Und die Familie Frankfurter hat uns große Gelehrte gestellt und genießt im Judentum den besten Ruf. Schon der Großvater war Rabbiner. Vier Brüder des Vaters sind Akademiker. Ein Onkel ist Rabbi in Berlin. Pfarrers Kinder und Lehrers Vieh gedeihen selten oder nie, reimt der Volksmund in solchen Fällen. Der Mord als Rebellion gegen das vom Vater repräsentierte biblische Tötungsverbot? Dafür sprechen im Fall David Frankfurter die rätselhaften Erkrankungen, die in den letzten Monaten vor der Tat in offen geäußerte Selbstmordabsichten münden. Mit 7 Jahren, 1916 also, erkrankt David an einer Knocheneiterung, die in den folgenden Jahren 3 Operationen in Wien und Budapest notwendig macht. Er verliert dadurch 2 Schuljahre. 1922 erfolgt ein weiterer Eingriff in der Bierschen Klinik Berlin wegen Eiterungen im Oberarm. Nach dem Abitur, das er mit mäßigen Noten besteht, zieht er 1929 ins Studium nach Leipzig. Der Vater will, dass er Zahnmedizin studiert, der Sohn belegt jedoch Medizin und setzt sich damit unter zusätzlichen Druck. So brechen die Eiterungen 1931 wieder aus, als das erste Examen näher rückt. Diesmal greift der Knochenfraß auf den Schädelknochen über und dringt bis zur Hirnhaut vor. Die Operation, die in Frankfurt am Main stattfindet, ist die bislang schwerste überhaupt und führt dazu, dass er durchs Physikum fällt. Der medizinische Gutachter im Strafverfahren hat einige der Krankheitsfolgen aufgelistet. Eine Verkürzung des linken Oberarmes, zahlreiche Operationsnarben, nahezu völlige Taubheit auf dem rechten und Schwerhörigkeit auf dem linken Ohr, schweres Ohrensausen und bronchiales Asthma. Proband leidet ferner unter Konzentrationsstörungen und einer reaktiven Depression. Im Juli 1933 verlässt er Deutschland, um den antisemitischen Verfolgungen zu entgehen, und zieht nach Bern. Im Frühjahr 1934 soll er abermals zum Physikum antreten, stellt sich jedoch nicht. Den Eltern teilt er mit, dass er die Prüfung bestanden habe. In den Ferien 1935 behauptet er, er werde im Februar 1936 das zweite Examen ablegen. Frankfurter muss gespürt haben, dass er sich mit diesen heute läppisch wirkenden Lügen in die Enge trieb. Er wirkt apathisch in jenem Winter. Zugleich spürt man die innere Unruhe. Ein Indiz dafür sind die Aussagen der Freunde, die ihn teils als fröhlich, lustig, leichtsinnig und aufgeräumt beschreiben, teils als niedergeschlagen, deprimiert, instabil und phlegmatisch erlebt haben. In der Anklageschrift ist von seiner Zerrissenheit nichts zu spüren. Gegen Ende Dezember 1935 erwarb er bei dem Büchsenmacher Schwarz in Bern die automatische Pistole Kaliber 6,35, mit welcher er dann einige Tage vor seiner Abreise nach Davos im Schießstand von Ostermundingen Schießübungen anstellte. Für den Staatsanwalt, der Frankfurter für einen gemeinen Mörder halten wollte, war klar, dass er mit diesem Ankauf den Vorsatz für den Gustloff-Mord gefasst hatte. Das stimmte so nicht. Der Kauf war nicht mehr als ein erster Schritt, der auch folgenlos bleiben konnte. Ein anderes Opfer war denkbar, wenn es nur ein hochrangiger Nazi war. Schon in Frankfurt hatte er einen untauglichen Versuch unternommen. Es gab Gerüchte, die Führung der jüdischen Gemeinde habe ihn deshalb bedrängt, Deutschland zu verlassen. Emil Ludwig fragte ihn 1945, als das 1936 in mehreren Sprachen publizierte Buch »Der Mord in Davos« auch in der Schweiz erscheinen durfte, warum wollten Sie nicht Hitler selber umbringen? Ja, nun, das war mein erster Plan, aber er blieb unerreichbar. Einmal ging ich mit einer Waffe in der Tasche zu einem Einzug Görings und wurde von der Menge an die spalierbildende SS gedrängt. Dabei spürte einer den Druck des Revolvers in meiner Hosentasche und stellte mich. Ich drehte mich rasch um, hob die Hand zum Gruß und rief »Heil Hitler!« Da dachte der gute Mann, ich gehörte dazu und ließ mich los. Aber inzwischen war von Göring nichts mehr zu sehen. So sehr man die Akten auch fleddert, es gibt kein Anzeichen für einen Vorsatz bereits im Dezember 35. Übereinstimmend wird berichtet, die Nachrichten über die Lage der Juden hätten zu seiner seelischen Schieflage beigetragen. Fräulein Kähnel, seine erste Wirtin, und andere wussten von seinen Selbstmordabsichten. Aber mit niemand scheint er jemals über seinen Mordplan gesprochen zu haben. Nur ein einziges Mal kam es zu einem vagen »Man müsste«, das er selber jedoch erst in seiner Autobiografie beschrieben hat. Nun, eines Tages saß ich mit einem jüdischen Philosophiestudenten in einem netten Berner Café. Das Gespräch kam erwartungsgemäß auf die furchtbare Lage der Juden in Deutschland. Und ich glaube, ich machte einige Bemerkungen, dass man die Waffen gegen die gefährlichen Nazi-Bestien erheben müsste. 2 Monate liegen zwischen dem Kauf der Waffe und dem Mord. 2 Monate, für die es keinen Grund gab, wenn David wirklich zur Tat entschlossen war. So nachlässig wie zuvor das Studium verfolgt er seine Mord- und Selbstmordpläne. Er schläft bis gegen Mittag, raucht Kette, klagt über Kopfweh, leidet unter Schlaflosigkeit, pumpt sich voll mit Barbituraten und unternimmt gar nichts. Nachmittags sitzt er mit Freunden im Kaffeehaus und plaudert über sportliche Ereignisse. Abends geht er öfter ins Kino. Ein Verdacht drängt sich auf, der zwar nicht zu Frankfurters etwas heroischem Auftreten nach Kriegsende passt, jedoch durch Briefe und Berichte gestützt wird. Wäre Frankfurter am 31. Januar 1936 nicht gezwungen gewesen, seiner Familie zu gestehen, dass er weder Zahnmedizin belegt noch irgendein Examen bestanden hatte, so wäre er vielleicht nie dazu getrieben worden, an diesem Tag nach Davos zu reisen, um Wilhelm Gustloff umzubringen. Noch in Davos ist die Tat aufhaltsam. Sein Reisegepäck besteht aus einer Aktentasche mit der Pistole. Er hat nur eine Hinfahrkarte gelöst und besitzt noch 15 Franken. Im Hotel Metropol Löwen, a good middle-class establishment, wo er sich korrekt einschreibt als David Frankfurter, Student, von Bern kommend, kommen ihm abermals Zweifel. Als ich langsam die Tür hinter mir schloss, um meine Gedanken in Einsamkeit zu sammeln, fiel mir ein, dass Schabbat angefangen hatte. In dieser Stunde des Friedens sollte ich hinausgehen und einen Mord begehen? Die Waffe fiel mir aus der Hand. 4 Tage dauert das Theater und 4 Nächte, in denen er trotz Tabletten keinen Schlaf findet. Er wandert, besichtigt Gustloffs Haus, macht eine Fahrt auf die Schatzalp, besucht ein Eishockeyspiel, geht ins Kino, erscheint pünktlich und gut gekleidet zu den Mahlzeiten und benimmt sich ganz wie ein Tourist, nur dass er kein Geld hat, um die Zeche zu bezahlen. Am Dienstag schreibt er Abschiedskarten an die Familie, schickt sie jedoch nicht ab, vermutlich, weil er immer noch nicht weiß, ob der Mord nun endlich stattfinden wird. Nach dem Abendessen macht er sich auf den Weg. Der Zimmerkellner wird später im Papierkorb eine vollgekritzelte Zigarettenschachtel finden. David muss die Notiz, wie das Datum Montag, 3.2.36 zeigt, seit Tagen mit sich herumgetragen haben. Um 21:30 Uhr muss die Verurteilung ausgeführt werden. Vorher anrufen und fragen, ob er da ist. Wenn er nicht herauskommt, auch nicht zu sehen ist, versuchen zu fliehen. Sonst Ausführung der Selbstverurteilung. Selbstmord. 1 bis 2 Schüsse in die Brust. Revolver in der rechten Tasche des Rocks, nicht im Überzieher. Sobald ich im Zimmer bin, plötzlich herausziehen und schießen, in den Kopf oder in die Brust. 3 Schüsse. Wie wenig muss Frankfurter Herr seiner Sinne gewesen sein, wenn er Angst hatte, im entscheidenden Moment nicht zu wissen, in welcher Tasche die Waffe steckte. An jenem 3. Februar, an dem die Verurteilung spätestens ausgeführt werden sollte, aber wessen Verurteilung, hatte er sich in dem jüdischen Sanatorium Etania vorgestellt, behauptet, er stehe unmittelbar vor dem medizinischen Abschlussexamen und bei einem der Ärzte nach einer Arbeitsmöglichkeit erkundigt. Wollte er da noch einmal eine ganz normale Zukunft durchspielen oder was war das für ein seltsamer Auftritt? Auf dem Weg zu Gustloffs Haus, tags darauf, begegnet er 2 Damen aus Bern, schwärmt über die Bergwelt, erzählt, dass er einen schönen Tag hinter sich habe und verabredet sich zum Tee. Er klingelt an der Tür des Mehrfamilienhauses. Im 2. Stock steht eine Frau. Aus seiner Vernehmung? Er habe sich gedacht, dass es Frau Gustloff sei und es habe ihn auf einmal Erbarmen gefasst. Aber zur Umkehr sei es zu spät gewesen. Gustloff steht am Gang und telefoniert. Frankfurter wird ins Arbeitszimmer geführt, setzt sich in einen Sessel und legt den Hut aufs Sofa. Im Zimmer habe ihn wieder Angst und Unentschlossenheit befallen und er habe nach einer Ausrede gesucht, um sich zu entfernen. Da habe er Gustloff ins Telefon rufen gehört. Das ist ja Wie bitte? Das ist ja eine Ungeheuerlichkeit! Den Saujuden werden wir es zeigen! Den restlichen Mut und die nötige Wut habe er erhalten, als er Gustloffs Ehrendolch und das große Hitlerbild an der Wand betrachtet habe. Als Gustloff eintritt, steht David auf und schießt, ohne ein Wort zu sagen. Es ging ganz automatisch, dass ich die Waffe aus der Tasche nahm und auf ihn richtete. Beim ersten Schuss gab es einen Knack. Die Pistole versagte. Da ging Gustloff mit erhobenen Händen auf mich los. Ich wich zurück. Ich habe überhaupt nichts mehr gedacht. Es ging von selbst. Die Finger haben immer wieder die Waffe abgedrückt. Während Frau Gustloff hereinstürzt, läuft Frankfurter zur anderen Tür hinaus und die Treppe hinunter. Draußen liegt tiefer Schnee. Er weiß, dass er nun Selbstmord begehen wollte, aber er schafft es nicht mehr. Dass er es gar nicht könnte, weil er keine Munition mehr hat, verdrängt er noch 14 Jahre später in seiner autobiografischen Skizze. »Wofür hast du gelebt?«, fragte eine leise, aber eindringliche Stimme in mir. Und meine Antwort waren die Schüsse, die gerade eben im Kurpark Nummer 3 abgefeuert worden waren. Ich hatte nicht unnütz gelebt. Im Kurpark Nummer 2 brennt Licht. Er klingelt, bittet anrufen zu dürfen und wählt die Nummer der Polizei. Ich nehme an, Sie wissen, was nebenan vorgefallen ist. Er wartet, hält es nicht aus, läuft los, begegnet den Polizisten, erkennt sie nicht und wird nicht erkannt. Aufgeregt rauchend betritt er die Wache. Ich nehme an, Sie wissen, was in Kurpark 3 passiert ist. Sie wünschen? Ich bin der Mörder. Ach ja? Können Sie sich ausweisen? Haben Sie irgendwelche Beweise? Die Polizei hat bereits einen jungen Mann verhaftet, der vor dem Haus herumstand. Frankfurter greift in die Manteltasche und holt die Pistole heraus. Jetzt erst wird der Beamte nervös. Wilhelm Gustloff ermordet. Tief empfundenes Beileid der Schweizer Bundesregierung. Die schwer geprüfte Missachtung des Gastrechts. Der deutsche Gesandte, Freiherr von Weizsäcker, beim Chef des eidgenössischen politischen Departements, Bundesrat Motta. Das Ansehen der Schweizer Ordnungszelle erschüttert. Die geistigen Urheber erkannt. Der Führer erwartet drastische Maßnahmen gegen marxistische Pressehetze. Für unser schweizerisches Rechtsgefühl bleibt der Mord ein Verbrechen, das wir aus tiefstem Grunde verabscheuen, womit immer David Frankfurter seine Tat auch zu erklären vermag. Furchtbare Sinnlosigkeit. Keinen Dienst erwiesen. Die Würde unseres Landes. Rein persönliche moralische Motive. Verantwortung der Linkspresse. Exzesse der sozialistischen Führung. Es ist unverkennbar, dass sich durch die Ermordung Gustloffs ein Schatten auf die sonst freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und der Schweiz gelegt hat. Ein unpolitischer Mensch, der nur bürgerliche Zeitungen liest, aus einem Balkanstaat. Die Tat eines Desperados. Sinnlose Rache. Ein jugoslawischer Student. Der individuelle Terror ist und bleibt eine Waffe des Bürgertums. Die marxistische Arbeiterbewegung hat sich davon immer freigehalten. Dass aber ein unreifer Jude sich berufen glaubt, zum Richter über Leben und Tod sich aufzuwerfen, ist schließlich nur ein Beweis dafür, dass das jüdische Volk, genau wie andere, vor dem ansteckenden Einfluss eines verhängnisvollen Zeitgeistes nicht gefeit ist. Es heißt neuerdings hier, dass der Täter ein schwerkranker Mensch sein soll. Ist das wahr? Glauben Sie mir, man wird den Unglücklichen nicht verlassen. Man muss aber Vertrauen haben, dass nur wir in der Schweiz die richtige Taktik erfassen können, die einzuschlagen. Und die Behauptung, dass die unselige Tat ihre Ursachen zweifellos in der allgemeinen Verfolgung in Deutschland hat, wie beurteilen Sie die? Sie wissen am besten, dass das Judentum jede gewaltsame Tötung verurteilt und verbietet. Gewiss. Auch wir werden wenigstens nach außen hin uns alle Reserve auferlegen, da weder unsere Gesamtheit noch ein Teil davon mit dieser traurigen Angelegenheit etwas zu tun hat. Ich bin ein feiger Jude, erklärte der Mörder im Verhör. Die gesamte Emigranten- und Judenklique, die internationale Unterwelt, die Generationserscheinungen seiner Rasse, die Generationserscheinungen seiner Herren, sie bleiben unverfällt, Frankfurt, der Betrüger, der zuerst die Hotelrechnung bezahlt und jetzt ist die Hotelrechnung bezahlt. Und dann mordet. Kämpft mit uns gegen Juden und Asylanten, welche unsere Schweiz mit Blut und Ungeist besudeln. Kein Volk hat die Pflicht, sich von einer entwurzelten Art fremden Nomaden-Clique ins Verderben stürzen zu lassen. Die Instinkte seiner Rasse, aufgestachelt und angespornt durch den Hass politischer Verbrecher und feiger Emigranten, haben diese Schüsse ausgelöst. Josef Goebbels, Propagandaminister. So hat nun auch der Nationalsozialismus im Ausland seinen ersten bewussten Blutzeugen bekommen. Und es ist ein Ruhmesblatt für die Schweiz, sowohl als auch für unsere eigenen Deutschen in der Schweiz, dass sich keiner dingen ließ zu dieser Tat, so dass zum ersten Mal der geistige Urheber selbst zum Täter werden musste. Das sei uns heiliger Schwur, dass dieser Tote in die Reihen der unsterblichen Märtyrer unseres Volkes einrückt. Adolf Hitler, Führer und Reichskanzler. Unser Kamerad Gustloff ist eingetreten in die Standarte Horst Wessels und ist damit in die Garde derjenigen übergegangen, die Wache halten über unsere Arbeit für Führer, Volk und Vaterland. SA-Trauer bis 29. Februar, alle Fahnen auf Halbmast. Brigadeführer der SA. Ordne ich an, dass Einzelaktionen gegen Juden aus Anlass der Ermordung von Wilhelm Gustloff zu unterbleiben haben. Es bleibt nach wie vor dem Führer allein überlassen, welche Politik von Fall zu Fall einzuschlagen ist. Kein Parteigenosse darf Politik auf eigene Faust treiben. Gezeichnet Rudolf Hess, Stellvertreter des Führers. Was soll das hier, muss man fragen. Warum dieser scheinbare Schutzbrief, wo doch zwei Jahre später die Erschießung des Diplomaten vom Rat in Paris durch Herschel Grünspan, das als Kristallnacht berühmt gewordene reichsweite Pogrom vom 10. November 1938 auslöste, dessen Pläne auch 1936 schon in den Schubladen lagen. Die Antwort gibt Hitlers Terminkalender. Einen Tag nach dem Mord eröffnet er die Olympischen Winterspiele. Ein Pogrom passte da nicht zur Öffentlichkeitsarbeit. Vorrang vor antijüdischen Maßnahmen hatte auch die Besetzung des Rheinlands, die Hitler schon auf der Rückfahrt von der Beisetzungsfeier für Gustloff mit seinen Generälen besprach. So konzentrierten sich die Nazis darauf, vor allem innenpolitisches Kapital aus dem freudigen Ereignis zu schlagen. Solange er lebte, war Wilhelm Gustloff unbedeutend gewesen. Jetzt wurde er gebraucht. Gustloff stammte aus Schwerin, war wegen einer Lungenkrankheit aber schon 1917 nach Davos übersiedelt. Bis 1935 war er beim Observatorium beschäftigt. Sein Hausarzt meinte: Ein etwas beschränkter, meist gutmütiger, in mancher Hinsicht aber auch sehr fanatischer Mensch. Hitler war für ihn der wiedererstandene Christus. Mir sagte er einmal: Wenn Hitler mir befiehlt, heute Abend um 6 meine Frau zu erschießen, so mache ich 5 vor 6 meinen Revolver parat. Und 5 nach 6 ist meine Frau eine Leiche. In Deutschland war er so unbekannt, dass Regierungsrat Diewerge die deutsche Botschaft in Bern erst um Fotos und anderes Pressematerial bitten musste, bevor das Propagandaministerium halb Deutschland in eine Gustloff-Familie verwandeln konnte. Straßen, Plätze und Brücken wurden nach ihm benannt, Klassenzimmer mit seinem Konterfei geschmückt. Bildunterschrift: Wilhelm Gustloff ermordet von einem Juden. Wilhelm Gustloff ermordet von einem Juden. Es gab Gustloff-Lager, Postkarten mit seiner Grabstelle, eine Gustloff-Stiftung, ein Segelflugzeug Marke Gustloff, Gedichte, Lieder, Gedenkveranstaltungen mit Trauerreden, Feuerschalen, Baritönen, Rezitationen, Fahneneinmärschen und Kammerorchester. Das bekannteste Requisit des Gedächtnistheaters war das Hochseeschiff der narzisstischen Urlaubsorganisation Kraft durch Freude. Eine Postkartenserie zeigt den Luxus des Liners, der im Mittelmeer wie auch am Nordkap kreuzte und die Meer vom ersten Sozialstaat auf deutschem Boden verbreiten half. Die Gustloff diente freilich auch anderen Zwecken. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg wurde sie mit Flak bestückt, um deutsche Truppen, die man für die Dauer ihres Mordauftrags in Spanien ausgebürgert hatte, ins Reich heimzuholen. 1945 versank der Kahn, vollgestopft mit deutschen Flüchtlingen, in der winterlichen Danziger Bucht. Der Pomp, mit dem die Nazis die Propagandaleiche des Hasses in einer mehrtägigen Prozession von Davos nach Schwerin überführten und in einem weihevollen Staatsakt mit Führerrede und Eroica verbuddelten, irritierte die Schweizer Öffentlichkeit und war mit ein Grund, warum Regierung und bürgerliche Presse vor dem Reich so in die Knie gingen. War der Gustloff-Kult vielleicht schon ein Signal zum Überfall auf das eidgenössische Schatzkästlein? Ob echte Furcht vor einem Angriff der Wehrmacht, schlecht verhüllte Sympathie für die Ideen der Nazis oder schlichter Opportunismus die Haltung bestimmte, war nicht zu eruieren. Fest steht, dass die Stimmung dazu benutzt wurde, die eigene Presse zu gängeln. So waren unter anderem folgende Kraftworte untersagt: Meuchelmörder, Blutsäufer, Geiselmordbestie, faschistische Verbrecherbande, Mordgesellen, Bluthunde, Massenmörder, Galgengesindel, Henker, Diktaturbestien. Teile der Presse wussten durchaus, wie der deutsche Nachbar einzuschätzen war. Der Außenminister war da anderer Ansicht, wie der Diplomat von Bibra, Gustloffs Nachfolger, nun aber dem Gesandten von Weizsäcker unterstellt, nach Berlin kabelte. Im Verlauf der langen Unterhaltung bestätigte der Außenminister ferner, dass Deutschland und die Schweiz ein hohes gemeinsames Ziel in der Bekämpfung des Bolschewismus besäßen, wenn sich die Schweiz als Kleinstaat wegen ihrer traditionellen Neutralität international auch nicht so exponieren könne. Ausgewogene Zurückhaltung herrschte auch in großen Teilen der Judenschaft. Der Mord von David Frankfurter hat wiederum mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie heterogen die Juden sind, dazu aber auch wie unüberlegt. Die Nachricht dieser unglückseligen Tat war kaum bekannt, da erhielt ich von verschiedenen prominenten Seiten Anrufe, der israelitische Gemeindebund soll in einer öffentlichen Erklärung seine Abscheu vor einer solchen Tat aussprechen, während andere Kreise am liebsten eine Geldsammlung durchgeführt hätten, um dem Mörder einen Blumenstrauß zu schicken. Weder das eine noch das andere wurde zum Glück gemacht. Georges Brunschwig war einer der zwei Vertrauensleute der jüdischen Gemeinde, die dem Verteidiger Frankfurters, einem alten Herrn namens Dr. Curtis, zur Seite gestellt wurden, um die politischen Vorgaben des Gemeindebundes zu überwachen. Auch Curtis hatte man übrigens nach der Taktik des Weder-Noch ausgewählt, das heißt, weder Frankfurter an den Pranger zu stellen, noch die Nazis zu brüskieren. Zur Verteidigung Frankfurters sollte nach weit verbreiteter Meinung ein rechtsstehender Nichtjude bestellt werden. Zu berücksichtigende Faktoren sind die Interessen der Schweiz, die Lage der Juden in Deutschland und in der Schweiz. Diese Verteidigungslinie, die Sally Meyer vom Gemeindebund mit Alfred Wiener vom Jüdischen Informationsbüro koordinierte, stieß zwar auf Widerstände, wurde jedoch durchgehalten. Aus einem Beschwerdebrief einer Zürcher Gemeinde: Würde der Gemeindebund der Mentalität unseres schweizerischen Außenministers in seinem bedauerlichen Verhalten gegenüber dem Nazi-Gesandten von Weizsäcker Rechnung tragen, so würde er sich vor der jüdischen Geschichte versündigen und von der nazifreien Welt nicht verstanden werden. Der Gemeindebund wird für das gesamte Judentum die Aufgabe zu erfüllen haben, die Anklage gegen David Frankfurter in ein Welttribunal gegen das Nazi-Regime umzuwandeln. Besonders die in Paris ansässige Liga gegen den Antisemitismus war Wiener und Meyer ein Dorn im Auge. Sie hatte gleich nach dem Attentat zur Gründung eines internationalen Verteidigungskomitees für Frankfurter aufgerufen und ihn zu einem ihrer Ehrenpräsidenten ernannt. Auf Ablehnung stieß bei Meyer und Wiener auch eine Schutzschrift des deutschen Autors Emil Ludwig, die in den Niederlanden unter dem Titel »Der Mord in Davos« erschien und nach dem Krieg auch in der Schweiz publiziert werden durfte. Neuer Titel: David und Goliath. Ludwig war mit historischen Biografien zu Weltruhm gelangt, laizistisch gesinnt und getauft, hatte jedoch unter dem Eindruck der Pogrome im Reich zum Judentum zurückgefunden. In seiner Expertise beruft er sich auf den politischen Mord als Topos der Weltgeschichte und kommt zu der problematischen These, es gäbe im Bewusstsein der Völker so etwas wie einen legitimen Mord am Tyrannen und seinen Lakaien. Dass die Nazis diese Verteidigung Frankfurters mit einem Aufschrei quittierten und die Auslieferung Ludwigs forderten, ist verständlich. Sie hatten schon 1933 seine Bücher verbrannt und sein Vermögen beschlagnahmt. Interessanter ist, dass sein Buch auch in der Schweiz verboten und verrissen wurde. Die Neue Zürcher zum Beispiel stellte Ludwigs Untersuchung auf eine Stufe mit einem Machwerk aus dem Reichspropagandaministerium, Verfasser Wolfgang Dieverge, das zugleich als Hetzschrift gegen alle Immigranten diente. Die jüdische Gemeinde schloss sich dem Verbreitungsverbot an, umging es aber in homöopathischen Dosen. Wiener an Meyer: Eine Verteilung des Werkes in der Schweiz durch Sie dürfte wohl nicht in Frage kommen. Ich habe es deshalb übernommen, der Schweizer Presse einige Exemplare des Buches von Ludwig zu übersenden, sodass Sie mit dem Buch nichts zu tun haben. Der Prozess vor genau 60 Jahren machte mehr Schlagzeilen als irgendein Weltereignis jener Tage. Der Großratssaal bietet das Bild eines internationalen Kongresses. Zu meiner Rechten sitzt, soeben aus Spanien eingetroffen, der Berichterstatter eines New Yorker Blattes. 129 Sitzplätze werden ausschließlich von Pressevertretern besetzt, während die 120 Tribünenbesucher meist Juristen, Ärzte, Politiker und andere ernsthafte Interessenten sind. Verteidiger, langweilig, ungeheuerliche Urteil von Chur. Vor allem die Deutschen erregen Aufsehen. Sie wuchten einen mächtigen Tresor ins Hotel und werden von Detektiven beschützt. Die Mahlzeiten nehmen sie gemeinsam ein. Morgens Abmarsch unter Dieverges Führung. Im Saal bekunden sie Beifall und Missfallen auf sein Kommando. Als Gustlofs Witwe den Gerichtssaal betritt, springen sie auf und heben den Arm zum Hitlergruß. Der kleine 71-jährige Gerichtspräsident Dr. Ganzoni macht es ihnen versehentlich nach. Fürsorglich vergleicht die Schweizer Presse ihn mit einem Alpenbäuerlein, das seinen Enkeln Rohrflöten schnitzt. So unbedarft war Richter Ganzoni nicht. Er war von Außenminister Motta instruiert, was er durfte und was nicht. Er durfte die Nazis nicht verärgern, die Schweizer Demokraten nicht brüskieren, sein Land nicht blamieren und Frankfurters politische Motive ignorieren, ohne die Rechtsordnung zu verletzen. Gelangweilt, auf Eile drängend, aber immer hübsch rechtsstaatlich, hört er sich Kurtes Ausführungen zur Lage der Juden in Deutschland an. Zu den Stars der Aufführung gehören die Vertreter der Nebenklage, ein Schweizer Faschist namens Ursprung und der berüchtigte Professor Grimm. Er hat Hitler persönlich sein Plädoyer vorgetragen und auch Außenminister Motta hat ihn empfangen, um noch einmal zu bestätigen, ein Tribunal gegen das Reich wird es nicht geben. Professor Grimm, der im Prozess ausführlich Redezeit erhielt, war Kronjurist der Nazis seit den 20er Jahren. Sein Ruhm beruhte auf der Verteidigung brauner Fememörder. Die Nazis verdankten ihm eine bequeme Rechtsauffassung. Danach ist ein Mord nicht strafbar, wenn er zum Nutzen und Frommen des deutschen Volkes und seiner Rasse uneigennützig, emotionsfrei und auf Befehl von oben begangen wird, gewissermaßen von Amts wegen. Zu den Prozessbesuchern gehörten auch Wiener und Meyer. Sehr geehrter Herr Meyer, meine Unterbringung im Hotel sichergestellt, katholisch. Auch Ihre Eintrittskarte zu 90% gesichert. Abfahre Zürich 9.33 Uhr, wenn ich nicht Auto vorziehen muss wegen Emballagen. Die Emballagen sind eine Dokumentensammlung. Dokumentensammlung über die Entrechtung, Ächtung und Vernichtung der Juden in Deutschland seit der Regierung Adolf Hitler. Die für die 5 Richter bestimmt ist und als Beweismittel der Verteidigung die entscheidenden Hintergründe der Tat aufhellen soll. Adressaten sind aber auch Politiker, Redakteure, führende Geistliche und sonstige geeignete Persönlichkeiten, die in der Lage sind, Quellenmaterial auch ohne Kommentar gebührend einzuschätzen oder auszuwerten. Diese Denkschrift ist es, die das Verfahren dann so gespenstisch erscheinen lässt. Während die Weltöffentlichkeit nach Chur schaut, weil man weiß, dass die Lage der Juden in Deutschland der Grund war, warum Frankfurter gerade einen Nazi erschoss, und während draußen Wieners Denkschrift kursiert, in der die deutschen Verbrechen dokumentiert sind, weigert sich das Gericht, diese zu würdigen. Die Geschehnisse in Deutschland waren nur äußere Veranlassung, nicht aber innere Ursache. Nicht der angebliche Opfermut, sondern persönliche Geltungssucht kommt in der Tat zum Ausdruck. Sein Hass gegen den Nationalsozialismus wurzelt in verletztem Judenstolz. In seinem persönlichen Verhältnis betrafen ihn die Vorgänge in Deutschland in keiner Weise. Das Vorliegen eines politischen Motivs genügt nicht, einen gemeinen Mord zu einem politischen Delikt zu stempeln. Blieb nur die Frage, warum das Opfer dann ein Nazi war und nicht ein Straßenmädchen. Doch dafür gab es schon damals Psychiater. In Chur hieß er Dr. Jörger, leitete die kantonale Irrenanstalt und lieferte folgende hübsche Antwort auf die Frage nach Frankfurters Beweggründen. Seine Depression gebar die Selbstmordidee. Der in jedem Menschen immanente Selbsterhaltungstrieb hat aber die Kugel von sich selbst auf ein anderes Opfer abgelenkt. Es lag nahe, dass das Aktuellste, was einen Juden berührt, das Feld bereiten musste, auf dem dieses Opfer dargebracht wurde. Die Judenfrage. Die Nazis tobten. Sie wollten nicht von einem depressiven Psychopathen umgebracht werden. Was sie hören wollten, brachte der kernige Dr. Ursprung auf den Punkt. Er ist Jude. Das langt. Ich gebe zu, David Frankfurter hat die Taktik, ihn zum unpolitischen Wirrkopf zu machen, noch unterstützt. Er weinte oft, vor allem wenn er nach seinen Eltern gefragt wurde, sprach wenig und blieb vage. Sie sind von Bern nach Davos gereist mit dem Vorsatz, Gustloff zu töten? Man kann das nicht Vorsatz nennen. Wie denn? Absicht vielleicht? Ich wollte diese Gedanken immer verdrängen. Sie kamen aber stets wieder und stellten mich unter moralischen Zwang. Sie sind aber in Gustloffs Wohnung gekommen mit dem Vorsatz, ihn zu ermorden. Es war kein Vorsatz. Es war dieser Zwang. Ich wollte nur Selbstmord begehen. Im Gespräch mit Emil Ludwig, 9 Jahre später, hat Frankfurter sein Verhalten im Prozess als meine Dummheit oder Schwäche bezeichnet. Also, ich habe dem Rat gutwilliger Freunde nachgegeben, die mir nichts als Demut anrieten. Die guten Freunde waren Veit Wieler und Georges Brunschwig vom Gemeindebund. Tatsächlich wurde Frankfurter auch von Curtis, dem offiziellen Verteidiger, als armes Würstchen geschildert. Vorsatz zur Tat? Es hat ihn gezwungen. Verwirrung der Sinne. Frankfurter sei ein Opfer seiner Krankheiten gewesen. Zusammenbruch der geistigen und physischen Existenz, die kausal auf die erste zurückgeht. Zur Selbstmordabsicht habe sich der Wunsch gesellt, irgendeine Tat zu tun, um sich Luft zu verschaffen, damit das Gewissen der Welt geweckt werde. Die Bedrückung treibt den Bedrückten dem Wahnsinn in die Arme. Unerhörte Provokation der deutschen Öffentlichkeit. Schamloses Loblied. Ein kitschiges Plädoyer für den Mörder. Als Curtis den Angeklagten mit einer zertretenen Blume vergleicht, kommentiert Regierungsrat Dieverge: Bei uns zu Hause werden solche Blümchen nicht mehr gezüchtet, sondern ausgerottet wie schädliches, lästiges Unkraut. Das Urteil, 18 Jahre Zuchthaus, versuchte es allen recht zu machen und befriedigte keinen. Über seine Haftzeit im Gefängnis Sennhof bei Chur hat Frankfurter Archetypisches berichtet. Ich habe beinahe nichts als kleine ängstliche Leute gesehen, die je nach Tagesberichten ihre Kriegsprognose und damit meine Behandlung einrichteten. Als die Nazis im Vormarsch waren, wurde er sogar beschimpft. Als sie die Schweiz zu überfallen drohten, nahmen die Schikanen noch zu. Als die Deutschen den Krieg zu verlieren begannen, wurde auch meine Behandlung erheblich besser. 14 Tage nach Kriegsende waren die Nazis so weit geschlagen, dass in der Schweiz ein heftiger Meinungsstreit ausbrechen konnte, ob man Frankfurter nicht begnadigen sollte, obwohl er noch nicht die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte. So meinte der kleine Rat von Graubünden: In Anbetracht der Schrecknisse des Weltgeschehens der jüngsten Vergangenheit, die Frankfurter teils mehr geahnt, teils gewusst haben mag, kann kein Zweifel bestehen, dass ein Täter wie David Frankfurter viel größere Schwierigkeiten haben muss, den Vollzug seiner Strafe als innerlich gerechtfertigt zu erkennen und damit die wahre Bereitschaft zur Sühneleistung zu finden. Auch die Presse hatte plötzlich dazugelernt. Die Ermordung Gustloffs war eine für die Schweiz lebenswichtige Tat. Das darf heute schonungslos festgehalten werden. Hätte Europa zur rechten Zeit nur ein halbes Dutzend Männer vom Schlager eines David Frankfurter gehabt, das größte Blutbad der Geschichte wäre uns vielleicht erspart geblieben. Was bleibt von der Mordsache Frankfurter? Natürlich hat man in Deutschland oder der Schweiz keine Straße nach ihm benannt, womöglich noch mit dem Zusatz: Jüdischer Widerstandskämpfer. Auch das Lob vom Frühjahr 45 war bald schon Schnee von gestern. Der renommierte Freiburger Kriminologe Wolf Mittendorf, der ihn in Israel auch besucht hat, behandelt ihn in seinem 1977 publizierten Aufsatz »Der Fall Frankfurter« als Prototyp des modernen Terroristen und urteilt nicht anders als das Kantonsgericht Chur 1936. Frankfurter gehört zu jener Mehrheit der Fanatiker, bei denen es mit Frustrationen, Misserfolgen und beruflichem Scheitern beginnt und die dann, als Ausweg sozusagen, in der Luft liegende Ideen aufgreifen und mit Leidenschaft und Fanatismus vertreten, ohne dass dahinter eine ausgereifte, ausgewogene politische Überzeugung stünde. Der Satz könnte auch in einem bundesdeutschen Urteil der 90er Jahre stehen. Aber vielleicht muss man krank sein, damals wie heute. Was seine Krankheit war? Vielleicht hat er an einem typisch jüdischen Syndrom gekrankt, an der unerbittlichen Strenge und Orthodoxie seiner jüdischen Umgebung, vor allem im Elternhaus. Und am Antisemitismus der Goyim, der Nichtjuden. Ich vermute, der Mord in Davos hat ihn gesund gemacht. Mord als Katharsis. Der Gustloff-Attentäter David Frankfurter. Ein Feature von Peter O. Kotjewitz. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Traute Höss, Karin Neuhäuser, Rainer Delfenthal, Michael Evers, Reinhard Virchow, Wolfgang Forrester, Walter Gontermann, Alexander Grill, Jürg Löw, Klaus Peters, Jonas Scheibchen, Aljoscha Sebald, Josef Tratnik und Hans-Joachim Wiese. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Genia Hoppenrath. Regie und Redaktion Hermann Theissen. Sie hörten eine Produktion aus dem Jahre 1996.